Schiff geladen, bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Schiff geht still im Triebe, trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist der Mast. Das Wort soll Fleisch und werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Hindelein. Sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Auch sterben und geistlich auferstehen, das Leben zu